Nachkriegsordnung der Welt nach dem Bilde des Council. Kaum ist Roosevelt kurz vor Kriegsende tot zusammengebrochen, da werden bereits seine Mitstreiter unter äußerst fragwürdigen Umständen aus dem Zentrum der Macht entfernt. Der neue US-Präsident Harry Truman, vom Washingtoner Establishment verächtlich als Haberdasher, als Krawattenhändler bezeichnet, hat weder eine politische Hausmacht noch große Ahnung vom Regieren. Ganz selbstlos nehmen den Präsidenten-Azubi Truman die CFA-Funktionäre McCloy, Alan Dulles, Averell Harriman und Dean Axon in ihre Mitte. Der CFA hat nun nicht nur das Außenministerium, sondern auch das Weiße Haus in der Tasche. Zunächst ist man sich nicht so ganz klar, was man mit dem Kriegsverbündeten und Öllieferanten Sowjetunion machen soll. Soll man die durch den Krieg aufgeplusterte US-Wirtschaft mit Exporten in die Sowjetunion am Laufen halten? Es gibt durchaus eine Reihe von einflussreichen CFA-Mitgliedern, die die Sowjetunion vollständig in die kapitalistische Nachkriegsordnung einbeziehen möchten. Raymond Buell formuliert die Thermidor-Theorie. Am 27. Juli 1794, nach dem damals gültigen Revolutionskalender des 9. Thermidor, wurde der Schreckensdiktator Robespierre gestürzt, womit die radikale Phase der französischen Revolution ihr Ende fand. Und die Sowjetunion habe jetzt unter Stalin ebenfalls ihre radikale Phase beendet. Sie sei nur noch nationalistisch und zudem offen für liberale Marktreformen. Man müsse Stalin auf diesem Weg unterstützen. Und in der Tat, Stalin fragte bei den amerikanischen Banken an, ob sie ein Kreditpaket für die geschundene Sowjetunion in Höhe von 6 Milliarden Dollar zusammenschnüren könnten. Das Geld wäre eingesetzt worden für die zivile Infrastruktur, die in Trümmern lag. Im Großen und Ganzen hätten von den Aufträgen der Sowjetunion mittelständische amerikanische Betriebe profitiert. Das Auftragsvolumen für die großen Konzerne und Kartelle wäre bei diesem Deal vermutlich eher bescheiden ausgefallen. Stalins Kreditanfrage wurde negativ beantwortet. Die CFA-Regierung entscheidet daraufhin, die Sowjetunion nunmehr als gefährlichen potenziellen neuen Kriegsgegner aufzubauen. Öl kann man mittlerweile auch aus Arabien beziehen, da ist man nicht länger auf die Sowjets angewiesen. CFA-Mitglied George Kennan schreibt unter dem nicht eben originellen Pseudonym Mr. X ein ominöses Telegramm aus Moskau. Die Russen seien von Natur aus misstrauisch und sie würden im Übrigen niemals den Plan einer Weltrevolution aufgeben. 1950 wird der Koreakrieg zum Anlass genommen, der kommunistischen Welt Aggressionsabsichten zu unterstellen. Wenn auch, wie man im Regierungsgeheimmemorandum NSC 68 einräumt, die Sowjetunion sowohl wirtschaftlich als auch militärisch weit hinter dem Westen hinterherhinkt, könnte sie ja schätzungsweise 1955 bei Atomwaffen mit dem Westen gleichziehen. Diese dünne Begründung reicht aus, um den Rüstungsetat im September 1950 um sage und schreibe 350% aufzustocken. Das ist die Geburtsstunde des militärisch-industriellen Komplexes. In aller Stille hatten die Macher hinter den Kulissen die repräsentative Demokratie der USA in eine Präsidialdiktatur umgebaut. Denn die wirklich wichtigen staatlichen Machtträger sind seit 1947 in dem geheim tagenden National Security Council, NSC, dem Nationalen Sicherheitsrat, versammelt. Der Kongress in Washington hatte mit dem National Security Act seiner eigenen Entmachtung zugestimmt. Im NSC treffen sich Präsident, Vizepräsident, Verteidigungs- und Außenminister sowie die Stabschefs der Streitkräfte mit den Chefs der diversen Geheimdienste. Ohne jede parlamentarische Kontrolle, beispielsweise über die Verwendung von Geldmitteln für nationale Sicherheit. Damit ist die zentrale Idee einer Regierung von Experten ohne Behinderung durch Parlamentarier, wie sie der CFR-Vordenker Walter Lippmann 1920 gefordert hatte, Realität geworden. Die Präsidentschaftswahl 1952 gewinnt der legendäre Weltkriegsgeneral Dwight D. Eisenhower. Auch er ein CFA-Mitglied. Ihm zur Seite als Außenminister der CFA-Mann John Foster Dulles. Dass der Council jetzt praktisch unumschränkt regiert, wird ungeniert hergezeigt. Denn am 12. Januar 1954 übertragen Funk und Fernsehen landesweit live eine Veranstaltung des Council on Foreign Relations in New York. Dort verkündet Außenminister Dulles die neue Doktrin der Massive Retaliation, der massiven Vergeltung. Wenn irgendwo auf der Welt die Sowjetunion das ihr zugeteilte Revier überschreiten sollte, würden die USA sofort und ohne weitere Verhandlungen die Sowjetunion mit Atombomben angreifen. Gottlob trat der Fall der massiven Vergeltung nie ein, sonst könnten Sie jetzt nicht dieses Hörbuch hören. Als sowjetische Truppen beim Ungarnaufstand 1956 in Budapest einmarschierten, um die Auflehnung brutal niederzuschlagen, schreckten die USA vor der nuklearen Vergeltung zurück. Die USA machten sich mit dieser Alles-oder-nichts-Haltung schnell unglaubwürdig. Und an diesem Beispiel kann man gut zeigen, dass der CFR ganz pragmatisch vorgeht, keine Dogmen pflegt und einfach nur schaut, was funktioniert in der Praxis und was nicht. Pragmatismus und Qualitätskontrolle. Denn wenn die Council-Mitglieder merken, dass ein Konzept nicht greift, dann wird eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die nach Alternativen Ausschau hält. Im Falle der massiven Vergeltung übernahm der junge Historiker Henry A. Kissinger mit einer ihm unterstellten Arbeitsgruppe diese Aufgabe. Nach etwa einem Jahr angestrengten Nachdenkens hatte die Kissinger-Gruppe das neue Konzept der Flexible Response, der flexiblen Antwort, hervorgebracht. Revierübertretungen der Sowjetunion sollten mit abgestuften Reaktionen beantwortet werden, wobei alle Register von konventionellen Waffen zum Einsatz gelangen könnten, aber, wenn das nicht greift, auch verschiedene Grade von nuklearen Antworten. Eine gekürzte und popularisierte Version des Kissinger-Dossiers kam dann 1957 auf den Markt und wurde ein Bestseller. Diese Art der Governance im Stil des Council on Foreign Relations erweist sich als sehr wendig und ist somit Diktaturen wie auch parlamentarischen Demokratien überlegen. Da sitzen die Scharniernetzwerke an ihrem runden Tisch und besprechen in lockerer Runde anstehende Probleme. Funktionieren durchgeführte Reformen? Muss nachgebessert werden? Soll eine neue Militärdoktrin durchgesetzt werden? Die Artus-Runde beschließt, die Klärung dieser Fragen beispielsweise, was man an die Stelle der massiven Vergeltung setzen könnte, an eine Arbeitsgruppe herunterzureichen. Ist diese Arbeitsgruppe sich nicht sicher, wird ein befreundetes wissenschaftliches Institut, meistens Brookings Institution oder Rand Corporation, oder auch eine universitäre Einrichtung wie das MIT mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Kommt dieses Gutachten zurück, gibt die Arbeitsgruppe Empfehlungen und Bewertungen und reicht den Fall wieder an die Artus-Runde hoch. Die Männer an dem runden Tisch entscheiden nun, ob sie das Ergebnis überzeugt oder ob das Gutachten zur erneuten Bearbeitung nochmal runtergeht. Wird die Empfehlung jedoch angenommen, geht nach unten der Auftrag, die nun klar formulierten Vorgaben umzusetzen und in den einschlägigen Medien den Leuten draußen im Lande zu kommunizieren. Nach Kissingers Bestseller sprechen alle Medien plötzlich ganz heftig, überall und andauernd von der neuen Militärdoktrin der flexiblen Antwort. Diktaturen können da nicht mithalten, weil der Despot sich mit einem Hofstaat von Ja-Sagern und Schmeichlern umgibt. Die nötige Qualitätskontrolle der Maßnahmen, eine ehrliche Fehleranalyse, wie sie der Council in den meisten Fällen durchführt, findet nicht statt. Die parlamentarische Demokratie wiederum bietet genug Möglichkeiten zur offenen Aussprache und Fehleranalyse und Führungskräfte werden immer mal wieder ausgetauscht. Natürlich können der Zwang zur Öffentlichkeit des Regierens und das Mitspracherecht des Volkes auch fällige Maßnahmen schmerzhaft verzögern. In puncto Effizienz und Wendigkeit ist das schlanke Schnellboot der Governance den klobigen Tankern der Diktatur und der Demokratie meistens überlegen. Es ist unsere Entscheidung, in welchem der drei Schiffe wir fahren wollen. Doch kehren wir zurück zur Geschichte der runden Tische. Warum ist Henry Alfred Kissinger, dieses Männchen mit der dicken Hornbrille und dem unübertrefflich überheblichen Blick durch die dicken Gläser, eigentlich als Nicht-Milliardär in den innersten Zirkel des New Yorker runden Tisches aufgestiegen? Ich fürchte, wir bekommen nie eine erschöpfende Antwort. Doch Kissinger hat clevere Ideen entwickelt, deren Umsetzung nachhaltige Wirkung entfaltet hat. Das Konzept der flexiblen Antwort, nicht allein auf Kissingers Mist gewachsen, aber von ihm medienwirksam vertreten, veränderte die Weltarchitektur dramatisch. Nicht nur, dass die Rüstungskonzerne jetzt wieder mehr konventionelle Waffen verkaufen konnten. Auch die schrittweise Entspannung und die Annäherung zwischen Sowjetblock und Westmächten stimulierte die Wirtschaft weltweit. Kissinger bezeichnet sich selbst als außenpolitischen Realisten. Das heißt, er hat keine Hemmungen, auch mit Kommunisten zu paktieren, die er gerade eben noch verteufelte. Es ist Kissinger und seinen Freunden gelungen, bereits vorhandene Spannungen zwischen den kommunistischen Giganten China und Sowjetunion geschickt zu verstärken und China auf die Seite der USA zu ziehen. Teile und herrsche. Wobei Kissinger nicht nur Caesars Standardrezept im Umgang mit den Galliern wieder aufgewärmt hat, Kissingers Doktorarbeit zeigt, wie dereinst der österreichische Außenminister Metternich Napoleon nach und nach ausgetrickst hat. Dabei alle Akteure auf der europäischen Bühne gegeneinander auszuspielen wusste und so seine eigene Schwäche sukzessive in eine Stärke verwandeln konnte. Die Stärke des Council besteht im Pluralismus der vertretenen Meinungen. Da tummeln sich Leute, die für eine Zurückhaltung der USA auf der internationalen Bühne eintreten, mit anderen, die ein starkes Engagement weltweit einfordern. Marktradikale und Keynesianer treffen sich dort, Falken und Tauben. Sie streiten kontrovers und die erfolgreichere Linie setzt sich durch. Nach hitzigen Debatten werden die kalten Platten serviert, die Zigarren gereicht und der Gruppengeist ist wieder da, wie es in einer offiziellen CFA-Chronik heißt. Doch genauso wie in Thinktanks in China intern offen über alles geredet werden, aber die Herrschaft der chinesischen kommunistischen Partei bis heute nicht in Frage gestellt werden darf, so ist beim Council völlig klar. Die Oberhoheit der Artusrunde der Banken und Konzerne ist unantastbar. Und alle Überlegungen dienen einzig der besseren Durchsetzbarkeit ihrer Vorgaben.